Er hatte sich Jamieson zugewandt und ihn angesehen, jetzt aber senkte er den Blick wieder auf seine Hände. »Ich war ein verdammt guter Verkäufer. Ich habe 5 Jahre lang den Vertrieb von... Ach, das spielt keine Rolle, aber es war ein großes Ding. Sie kennen die Firma. Das war in San Diego. Jetzt verkaufe ich nur noch Grußkarten und Energy Drinks an Läden und Tankstellen in den 5 Stadtbezirken. Die unterste Stufe der Karriereleiter, Mann.« »Kommen Sie zur Sache«, sagte Jamieson, allerdings keineswegs ungehalten. Ohne es zu wollen, hatte er ein gewisses Interesse entwickelt. Schließlich kam es nicht jeden Tag vor, dass sich ein Fremder zu einem auf die Bank setzt und sein Herz ausschüttete, schon gar nicht in New York. »Ich wollte noch nachsehen, wie die Mets gespielt haben. Die haben einen guten Saisonstart hingelegt.« Jack rieb sich mit einer Hand über den Mund. »Mir gefiel der Typ, den ich da in der Bowery kennengelernt habe. Also habe ich nach einem Meeting all meinen Mut zusammengenommen und ihn gebeten, mein Sponsor zu werden. Das war im März. Er hat mich angesehen und gesagt, dass er das übernehmen würde, aber nur unter 2 Bedingungen. Dass ich alles tue, was er sagt, und dass ich ihn sofort anrufe, wenn es mich nach einem Drink gelüstet. Ich habe gesagt, dann rufe ich jeden verdammten Abend an, und er darauf, dann rufst du eben jeden verdammten Abend an, und wenn ich nicht rangehe, sprichst du auf den Anrufbeantworter. Dann hat er mich gefragt, ob ich die 12 Schritte mache. Wissen Sie, was das ist?« »Vage.« »Ich habe gesagt, dass ich noch nicht so weit gekommen wäre. Er meinte, dass ich damit anfangen müsse, wenn er mein Sponsor werden soll. Die 3 Schritte seien gleichzeitig die schwierigsten als auch die einfachsten. Im Prinzip sagen sie, allein kann ich nicht aufhören, aber mit Gottes Hilfe kann ich es schaffen. Also lasse ich mir von ihm helfen.« Jamieson grunzte. »Ich habe gesagt, dass ich nicht an Gott glaube. Der Typ, er heißt Randy, sagt, dass ihm das scheißegal ist. Ich soll mich jeden Morgen hinknien und diesen Gott, an den ich nicht glaube, bitten, mir zu helfen, einen weiteren Tag trocken zu bleiben. Und wenn ich einen Tag nichts getrunken habe, soll ich mich vor dem Schlafengehen hinknien und Gott für diesen trockenen Tag danken. Randy hat mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre, und ich habe das bejaht, weil ich ihn sonst verloren hätte, verstehen Sie?« »Na klar, Sie waren verzweifelt.« »Genau. Bei den AA hier nennen sie es oft God, Gift of Desperation, also das Geschenk der Verzweiflung. Randy sagt, wenn ich die Gebete nicht mache, dann aber einfach behaupten würde, dass doch, würde er das merken. Schließlich hätte er 30 Jahre lang allen Leuten die Hucke vollgelogen.« »Also haben Sie gebetet, obwohl Sie nicht an Gott glauben?« »Ich habe gebetet, und es hat funktioniert. Was meinen Glauben betrifft, dass es keinen Gott gibt, je länger ich trocken bin, desto mehr gerät er ins Wanken.« »Wenn Sie mich bitten wollen, mit Ihnen zu beten, vergessen Sie es.« Jack lächelte auf seine Hände hinab. »Nein, ich bin immer noch unsicher, wenn ich mich hinknie, selbst wenn ich allein bin. Vor einem Monat, im April, hat Randy mich aufgefordert, den 4. Schritt zu machen. Das ist eine moralische Bestandsaufnahme des eigenen Charakters, den man gründlich und furchtlos erkunden soll.« »Hm. Haben Sie das getan?« »Ja. Randy sagt, dass ich die schlechten Eigenschaften aufschreiben, dann eine neue Seite aufschlagen und dort die guten Eigenschaften auflisten soll. Für die schlechten Eigenschaften habe ich 10 Minuten gebraucht und mehr als 1 Stunde für die guten. Am Anfang wollte mir einfach nichts Gutes einfallen, aber schließlich habe ich geschrieben, ich habe halbwegs Sinn für Humor. Was auch stimmt. Nachdem ich das hatte, bin ich noch auf ein paar andere gute Sachen gekommen. Als ich Randy von meinen Schwierigkeiten, auf Charakterstärken zu kommen, erzählt habe, meinte er, das wäre normal. Du hast fast 30 Jahre lang getrunken, hat er gesagt. Das hinterlässt jede Menge Narben und Abschürfungen im Selbstbild eines Menschen. Aber wenn du trocken bleibst, werden die Schürfwunden allmählich verheilen. Danach hat er mich aufgefordert, beide Listen zu verbrennen. Er meinte, ich würde mich dann besser fühlen. Hat das geklappt? Komischerweise schon. Jedenfalls bringt uns das jetzt zu Randys Bitte für diesen Monat. Wobei es sich wohl eher um eine Forderung handelt, sagte Jamieson und lächelte kurz. Er faltete die Zeitung zusammen und legte sie neben sich. Jack lächelte ebenfalls. Offenbar haben Sie die Dynamik zwischen Sponsor und Gesponsertem verstanden. Randy hat mich also aufgefordert, jetzt den fünften Schritt zu tun. Oh, und der wäre? Wir geben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu, sagte Jack und malte Anführungszeichen in die Luft. Ich habe Randy erklärt, in Ordnung, ich mache eine Liste und lese sie ihm vor. Gott könne dann ja mithören, das wären gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.